Ich habe niemals eine Gaskammer, auch nicht in Funktion gesehen. Ich wusste von dem Bestehen einer solchen in Mauthausen niemals etwas. Eine diesbezügliche Bekundung ist restlos falsch. Ich habe das Haftlager Mauthausen, also das eigentliche Konzentrationslager, überhaupt niemals betreten. Ich bin in Mauthausen gewesen, aber nicht in diesem Haftlager, sondern im Arbeitslager. Der gesamte Komplex Mauthausen, soweit er mir heute in Erinnerung ist, erstreckt sich über ein Gelände von 6 Kilometern. Innerhalb dieser 6 Kilometer sind ein Raum von vielleicht 5 oder 4,5 Kilometer Arbeitsstätte. Hier handelt es sich um die größten Granitsteinbrüche, die in Österreich vorkommen und die im Eigentum der Stadtgemeinde Wien gestanden haben. Es wird hier ein Bild gezeigt, wonach Sie mit Himmler und Zierreis abgebildet sind. Darauf wollte ich eben zu sprechen kommen. Diese Steinbrüche gehörten der Stadtgemeinde Wien. Die Stadtgemeinde Wien hat ein wichtigstes Interesse daran gehabt, vom Granitbezug für das gesamte Straßenpflaster Wiens nicht ausgeschlossen zu werden. Nun ist aufgrund des Reichsleistungsgesetzes, wie ich später wusste, durch das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt Pol dieser große Steinbruch aus dem Eigentum der Gemeinde Wien enteignet worden. Und Wien ist durch längere Zeit hindurch von jedem Granitbezug ausgeschlossen gewesen. Nun hat sich die Stadtgemeinde an mich gewandt. Ich soll bei Himmler dagegen vorstellig werden. Und so ist es gekommen, dass bei einer Besichtigungsreise Himmlers in Süddeutschland dieser auch Österreich und Mauthausen berührt hat und mich hinbestellte. Und so ist es gekommen, dass ich mit Himmler in diesem Steinbruch gewesen bin. Ob ich dabei fotografiert wurde oder nicht, das weiß ich heute nicht. Ich habe das Bild bis jetzt nicht gesehen. Ich kann daher auch meine Person nicht identifizieren. Nein, mir wird gesagt, dass ich das Richtige vorlese. Ist er etwa? Ist er etwa? Es ist das Richtige. Ich setze fort. Als Anlage übermittle ich den 9. zusammenfassenden Lagebericht über die Tätigkeit der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD in der UdSSR. Die Lageberichte werden in Zukunft laufend übersandt. Gezeichnet Heydrich. Dann ist hier ein Stempel, der Reichsverteidigungskommissar für den Wehrkreis 17, eingelangt am 5. März 1942. Dann folgt der Verteiler und an 13. Stelle des Verteilers befindet sich an den höheren SS- und Polizeiführer SS-Gruppenführer Dr. Kaltenbrunner. Angelagter, haben Sie noch immer die Kühnheit, diesem Gerichtshof zu erzählen, dass Sie nichts über die Tätigkeit dieser Einsatzgruppen wussten? Und zwar, bis Sie als Chef des RSHA übernommen hatten? Auf dem Dokument ist ganz oben links klar erkenntlich, der höhere SS- und Polizeiführer. Antworte Sie die Frage, und Sie können das Dokument später lesen. Behaupten Sie noch immer, dass Sie nichts über diese Einsatzgruppen wussten? Ich habe vom Inhalt dieses Dokumentes keine Kenntnis. Der Antisemitismus in Partei- und Staatsgesetzen war im Kriege noch als Notwehrmaßnahme hinzunehmen. Der Antisemitismus Hitlers, wie wir ihn heute feststellen, war Barbarei. An beiden Formen war ich unbeteiligt. Ich behaupte aber, wie ich noch ausführen werde, dass die Einstellung der Judenvernichtung auf mein Einwirken auf Hitler zurückzuführen ist. Ich weiß nur, dass ich meine ganze Kraft meinem Volk in einem Glauben an Adolf Hitler zur Verfügung stellte. Ich konnte als deutscher Soldat nur in den Dienst der Abwehr jener zerstörten Kräfte mich stellen, die Deutschland einst schon nahe an den Abgrund gebracht hatten. Und heute, nach dem Zusammenbruch des Reiches, weiterhin die Welt bedrohen. Wenn ich in meinem Wirken Irrtümer aus falschem Gehorsamsbegriff begangen habe, wenn ich Befehle, die alle, soweit sie hier als Kardinalbefehle angeklagt gewesen sind, vor meiner Zeit erlassen gewesen waren, so liegen sie in einem mich mitreißenden, mächtigeren Schicksal beschlossen. Ich bin hier angeklagt, weil man für den fehlenden Himmler und andere mir vollkommen konträre Elemente Stellvertreterschaft braucht. Ob meine Haltung und Darstellung nun angenommen oder verworfen werden, ich bitte Sie, das Schicksal und die Ehre hunderttausender gefallener und lebender Männer der allgemeinen SS, der Waffen-SS und der Beamtenschaft, die bis zum Letzten tapfer und idealgläubig ihr Reich verteidigt haben, nicht mit ihrem gerechten Fluch gegen Himmler zu verknüpfen. Sie meinten, so wie ich, nach Gesetz gehandelt zu haben.